Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Omega Tau. Heute gibt es ein Interview, das ich schon im April aufgenommen habe. Ich hatte noch verschiedene andere Sachen zu erledigen und bin deswegen nicht so richtig gut zur Nachbearbeitung gekommen. Deswegen wird das jetzt mit einiger Verzögerung veröffentlicht. Entschuldigung dafür. Ich glaube aber, bei dem Thema, um das es geht, ist das nicht so besonders schlimm. Es geht nämlich um Gebirge. Und die verändern sich ja auch nicht so besonders schnell. Insofern glaube ich nicht, dass da in den letzten 3 Monaten irgendwas Maßgebliches passiert ist, was wir jetzt nicht im Interview haben. Ich habe Professor Nikolaus Freuzheim an der Universität Bonn besucht. Er arbeitet dort im Steinmann-Institut. Das wird er gleich auch noch ein bisschen genauer erklären. Und ich wollte eigentlich schon ganz lange mal was über Gebirge machen, weil ich das unheimlich faszinierend finde, wenn ich irgendwie durch die Alpen fahre oder mit dem Flieger über irgendwelche Gebirgszüge fliege, wie unterschiedlich die aussehen. Und dann frage ich mich immer, wie die eigentlich zustande kommen, diese verschiedenen Farben, die verschiedenen Topografien. Und jetzt hat es endlich geklappt und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit Professor Freuzheim. Aber hört es euch einfach mal an. Wie immer geht es damit los, dass mein Gast sich vorstellt. Mein Name ist Nico Freuzheim. Ich bin Geologe, Professor für Strukturgeologie am Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Das ist das geowissenschaftliche Institut der Uni Bonn. Und mein Fachbereich, also die Strukturgeologie, das ist der Teil der Geologie, der sich mit der Verformung von Gesteinen beschäftigt, und damit ist auch die Bildung von Gebirgen ein wichtiger Teil von meinem Interessengebiet. Verformung von Gesteinen dann im festen Zustand oder auch im flüssigen Zustand? Im festen Zustand. Okay. Es geht um Verformung im festen Zustand. Also das kennt man ja vielleicht, wenn man in einem Gebirge die Strukturen der Gesteine sieht, Falten, Überschiebungen, Verwerfungen, Brüche und alles, was damit zusammenhängt. Ja. Zum Beispiel auch Erdbeben. Ja. Okay. Noch eine Frage zu dem Steinmann-Institut. Welchen Grund hat, dass das jetzt einen speziellen Namen hat? Also wir haben vor 6 oder 7 Jahren haben wir die damaligen Einzelinstitute für Geologie, Paläontologie und Mineralogie, also die geowissenschaftlichen Institute, zusammengeschlossen zu einem Institut. Und den Namen haben wir von dem Gustav Steinmann genommen. Das war ein Professor für Geologie und Paläontologie in Bonn vor 100 Jahren. Okay. Und der Steinmann hat auch eines dieser Gebäude hier errichtet, das ehemalige Geologische Institut. Okay, verstehe. Wir sind jetzt im ehemaligen Mineralogischen Institut im Poppelsdorfer Schloss. Ja. Das ist auch ein altes Institut. Es gibt schon seit 100 Jahren, sind die schon hier drin. Ja, und ich habe auch gesehen, hier ist ja auch dieses Mineralogische Museum direkt nebenan. Genau, das ist ein Teil des Instituts, das Mineralogische Museum. Mit einer schönen Dauerausstellung von Mineralen und Gesteinen und wechselnden Ausstellungen. Okay, gut. Heute soll es ja um das Thema Gebirge gehen. So habe ich das jetzt mal genannt. Ich bin gar nicht sicher, ob ich die richtige Vorstellung davon habe, was ein Gebirge ist und vielleicht auch, was ein Berg ist. Also meine Vorstellung wäre, so ein Berg ist eben so eine einzelne höhere Struktur in der Landschaft. Und ein Gebirge ist eben, besteht aus mehreren Bergen. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen präziser definieren. Ich würde das genauso sagen wie Sie. Ein Berg ist eine Erhöhung der Erdoberfläche über die Umgebung. Ja. Und ein Gebirge ist eine Ansammlung von Bergen. Mhm. Also ein zusammenhängendes Relief, zusammenhängendes topografisches Relief. Wobei man dann ein bisschen aufpassen muss, der Begriff Gebirge wird in der Geologie dann teilweise auch noch in einem anderen Sinn verwendet, und zwar die Begriffe Grundgebirge und Deckgebirge. Die haben mit einem alten Begriff von Gebirge zu tun. Das ist so der Bergmannsbegriff. Ah, okay. Und für die Bergleute ist Gebirge ein anderes Wort für Gestein. Also ein Bergmann, die sprechen von Gebirge oder von Berge, auch wenn sie einfach nur das Gestein meinen. Ja. Zum Beispiel Gebirgsschaden, das ist, wenn in einem Bergwerk ein Stollen einbricht. Ja. Also ja. Da geht es dann nicht um die Topografie, sondern das ist das Gestein. Und diese Begriffe Grundgebirge und Deckgebirge gehören dazu? Die gehören dazu, okay. Ja. Und was bedeuten die? Wir haben meistens, wenn wir die Erdkruste anschauen, dann haben wir meistens im obersten Teil Sedimentgesteine oder, also Ablagerungsgesteine oder vulkanische Gesteine. Das wäre das Deckgebirge. Und wenn wir dann tiefer gehen, kommen wir in metamorphe Gesteine oder plutonische Gesteine. Also das wäre dann das Grundgebirge. Also ein typisches Gestein für Grundgebirge ist Granit. Und ein typisches Gestein für Deckgebirge wäre jetzt zum Beispiel Sandstein. Okay. Und meistens hat man diese Zweiteilung, dass man oberflächennah das Deckgebirge hat und in der Tiefe dann das Grundgebirge. Ja, okay. Und das hat dann aber auch schon wieder mit Gebirgsbildung zu tun. Also ja. Da kommen wir dann später drauf. Ja. Okay, das heißt jetzt aber, diese Vorstellung von Gebirge und Berg, die war mal gar nicht so verkehrt. Also das kann man wirklich so relativ einfach erstmal definieren. Was ich mich ja immer so frage, als jemand, der mit Chemie immer nicht so viel anfangen konnte, ist: Ein Berg besteht nach meinem Verständnis meistens aus oder immer aus Stein. Ja. Was ist Stein? Also in der Geologie sprechen wir von Gestein. Und das ist Gesteine sind Festkörper, die aus Mineralen bestehen. Und Minerale sind chemische Verbindungen. Also nehmen wir mal Granit, das ist ein Gestein. Ja. Und der Granit besteht aus drei unterschiedlichen Mineralen. Also drei Hauptminerale und dann kommen noch so ein paar Nebenminerale, die dann in kleinerer Menge drin sind. Aber Granit besteht aus drei Mineralen und das ist Feldspat, Quarz und Glimmer. Und diese Minerale, das sind chemische Verbindungen. Quarz ist SiO2, Siliziumdioxid. Und das ist das Einfachste. Feldspat ist eine Verbindung von Calcium, Natrium, Kalium, Aluminium, Silizium und Sauerstoff. Also schon kompliziertere Formel. Ja. Und die Elemente schließen sich zusammen zu Mineralen, das sind Verbindungen von Elementen, und die Minerale schließen sich zusammen zu Gesteinen. Ja. Und die meisten Gesteine bestehen aus unterschiedlichen Mineralen, manche Gesteine bestehen auch nur aus einem Mineral. Zum Beispiel ein Kalkstein besteht aus Kalzit. Also nur aus dem oder ganz überwiegend aus dem Mineral Calcit. Ja. Und das ist Calciumcarbonat, Ca, CO3. Also ein Calcium, ein Kohlenstoff und drei Sauerstoff. Und wodurch ist ein Mineral bestimmt? Ist das immer eine Verbindung von bestimmten Typen von Elementen? Ja, oder? Okay, bestimmt, also ist da immer Sauerstoff drin? Nee, es gibt auch Also Sauerstoff sind in den meisten Gesteinen ist Sauerstoff drin. Mhm. Und dann gibt es aber auch welche, wo kein Sauerstoff drin ist. Zum Beispiel Pyrit. Das besteht nur aus Eisen und Schwefel. Also, und das ist aber trotzdem ein Mineral. Das ist auch ein Mineral, ja. Und wie ist dann ein Mineral definiert? Mineral ist ein natürlich vorkommende Verbindung. Und zwar im festen Zustand. Ja, alles, was natürlich vorkommt im festen Zustand und eine ganz bestimmte Formel hat, ist ein Mineral. Also im festen Zustand auf der Erde? Ja. So bei Umgebungstemperatur und Druck? Ja, okay. Auf der Erde. Es gibt auch Minerale. Ich glaube, 3 Minerale hat man auf dem Mond neu gefunden. Mhm. Also die hat man in Mondgesteinen gefunden und die hat man auf der Erde noch nicht gekannt. Okay. Also muss nicht auf der Erde sein. Ja. Wobei die ganz überwiegende Zahl der Minerale in Mondgesteinen waren die gleichen wie auf der Erde. Ja, ja. Okay. Diese Gesteine sind ja so nach laienhaftem Verständnis härter als jetzt andere Materialien, die es oder andere Stoffe, die es in der Natur gibt, wie zum Beispiel Erde. Ist das der Grund oder warum gibt es keine Berge, die nur aus Erde bestehen? Ist es einfach, weil die Erosion da so viel schneller ist als der Aufbau und deswegen kann so ein Erdberg gar nicht entstehen? Also man unterscheidet auch noch zwischen Lockergestein und Festgestein. Mhm. Die meisten Gesteine sind Festgesteine. Aber es gibt auch Lockergesteine, die nicht, also zum Beispiel Sedimentgesteine, die nicht verfestigt sind. Die würde man jetzt auch noch zu den Gesteinen zählen. Aber die meisten Gesteine sind verfestigt. Und das ist schon richtig, wenn Sie einen Sandhaufen aufhäufen, eine Sanddüne, die wird sehr leicht wieder abgetragen. Ja. Ne? Ja. Und Berge haben ja, man denkt ja bei Berg an eine großen Größenordnung mehr als eine Sanddüne. Ja. Und deswegen bestehen die in der Regel aus Festgesteinen. Ja. Wobei, also ich würde mal sagen, es gibt 2 ganz unterschiedliche Typen von Bergen und damit auch von Gebirgen. Und der eine Typ von Bergen, das sind die Vulkane. Mhm. Die werden wirklich durch geologische Prozesse aufgehäuft. Also wenn Sie einen Vulkanausbruch haben, dann haben Sie vorher wahrscheinlich eine Ebene. Dann gibt es einen Vulkanausbruch und dann baut sich in der Ebene mit der Zeit eine positive Form auf. Ja. Haben Sie dann einen Vulkan, den Ätna oder den Vesuv. Und die meisten Berge sind keine Vulkane die überwiegenden Berge sind keine Vulkane, sondern die entstehen durch Hebung und Erosion. Also die Erdkruste hebt sich und dann setzen die Erosionsprozesse durch Wind, Flüsse, Hangrutschungen und so weiter ein und die formen dann aus dem gehobenen Bereich einen Berg. Mhm. Also die Berge entstehen durch Hebung und Abtragung. Die Nicht-Vulkane. Ja, ja. Vulkane werden aufgehäuft aus Lava und Asche und Tuff. Und die anderen Berge, da wird die Erdkruste gehoben und dann wird durch die Erosion eine Form herauspräpariert. Ja, nochmal einen Schritt zurück, bevor wir da nochmal genauer drüber sprechen. Das ist jetzt wahrscheinlich nochmal so ein bisschen so eine abstruse Frage, aber warum gibt es keine Berge, die aus Eisen sind oder aus Silber? Ist das eine Frage der Mengenverteilung oder verbindet sich Silber oder Eisen immer mit irgendwas, sodass dann so ein Mineral entsteht? Ja, das Letztere. Mhm. Also nehmen wir mal Eisen. Eisen ist fein verteilt in fast allen Gesteinen drin, in ganz geringen Anteilen. Und damit sie eine Eisenlagerstätte kriegen, brauchen sie einen Prozess, der das Eisen anreichert. Ja. Und das kann entweder ein sedimentärer Prozess sein, also dass durch einen Fluss das Gestein transportiert wird und klein gemahlen und dann wird in bestimmten Teilen von dem Fluss das eisenhaltige Mineral abgelagert, mhm. so in mhm. dieser Art. Mhm. Das kennt man bei Gold zum Beispiel. Mhm. Goldseifen in Flüssen, also da wird dann Gold in höherer Konzentration abgelagert. Und ja, das ist eigentlich, also das geht darum, dass man von einer geringen Konzentration zu einer höheren Konzentration kommt. In der ursprünglichen Erde, also wenn wir zurückgehen zur Bildung der Erde, ja. vor 4,5 Milliarden Jahren, Bildung der Erde, Bildung und gleichzeitig die Bildung des Planetensystems. Da hatten wir zunächst mal alles noch im geschmolzenen Zustand mhm. und relativ homogen in der Zusammensetzung. Mhm, ne? Heiße, geschmolzene Angelegenheit, heiße, geschmolzene Kugel und alles noch fein vermischt. Ja. Und dann trennt sich, da hat sich das langsam getrennt. Ja. Und die erste Trennung war, dass sich das Eisen im Erdkern angereichert hat, aufgrund mhm. der Gravitationskraft. Ja. Ja. Eisen hat eine hohe Dichte und hat sich dann im Erdkern angesammelt und die leichteren Anteile haben sich dann im Erdmantel angesammelt, also in den äußeren Teilen. Mhm. Und also könnte man auch wieder zurückkommen. Also der Grund, dass wir keine Eisenberge haben, ist, dass sich das Eisen im frühen Stadium im Kern versammelt hat. Okay, also, und es sind nur sozusagen Reste noch hier auf der Erdoberfläche. Ja, genau. Mhm. Wir haben die Gesteine im Erdmantel oder in der äußersten Schicht der Erdkruste, die sind ärmer an Eisen als die Durchschnittszusammensetzung der Erde. Die enthalten nur Reste. Okay. Ja. Und die bestehen eben zum größten Teil aus diesen Silikatmineralen. Mhm. Und Silikatminerale, das heißt mit Silizium und Sauerstoff, Verbindungen von Silizium und Sauerstoff mit anderen Elementen. Mhm. Mhm. Das macht den größten Teil des Erdmantels und der Erdkruste aus. Mhm. Und dann sind halt im Erdmantel und in der Erdkruste sind weitere Prozesse der Differenziation abgelaufen. Differenziation heißt, dass man unterschiedliche Gesteine entstehen. Ja. Und es gibt auf der Erde eine große Menge von unterschiedlichen Gesteinen, große Zahl von unterschiedlichen Gesteinen, die sich einmal durch ihre Mineralzusammensetzung unterscheiden mhm. und zum anderen durch ihre Struktur. Also es können zum Beispiel einen Granit, der ist grobkörnig und besteht aus Feldspat, Quarz und Glimmer. Und wenn der verformt wird, ausgewalzt wird, dann haben sie einen Gneis, der besteht auch aus Feldspat, Quarz und Glimmer, aber der hat eine andere Struktur. Ah, okay, ja. Das ist also dann die unterschiedliche Struktur, die auch die Gesteine charakterisiert. Ja, ja. Und das ist etwas, was man im Geowissenschaftenstudium lernen muss, einmal die Minerale zu erkennen mhm. und dann die Gesteine. Mhm. Und das macht den Studierenden große Schwierigkeiten, hat mir auch große Schwierigkeiten gemacht im Studium. Also mit Erkennen, das macht man dann optisch. Ja, zunächst mal optisch das Gestein, die Probe in die Hand nehmen, dann mit einer Lupe ein bisschen genauer anschauen, dann mit einem Messer kratzen, ob es härter als Stahl ist, das Mineral, oder weicher als Stahl, dann verdünnte Salzsäure drauf tun und noch so verschiedene andere Tricks, die einem dann helfen, die Minerale im Handstück, also in der Gesteinsprobe, zu erkennen. Ja. Und dann gibt's natürlich die ganzen technisch anspruchsvolleren Methoden wie Gesteinsdünnschliffe, die man unter dem Mikroskop anschaut, Polarisationsmikroskop, und dann eine ganze Reihe von Geräten bis zum Massenspektrometer und so, wo man immer genauere Untersuchungen oder umfassendere Untersuchungen der Eigenschaften anstellen kann. Ja, ja, ich habe ja auch schon gesehen, hier steht an mehreren Türen: Vorsicht, Röntgenstrahlung, nicht betreten. Ja. Und so. Ja. Genau. Okay, gut, wo wir jetzt gerade schon bei der Zusammensetzung sind, wenn man das so über die Erde verteilt betrachtet, gibt es auf allen Kontinenten alle Arten von Mineralen und Gesteinen, oder sind die Gesteine in Südamerika ganz anders als in Europa? Es gibt schon Unterschiede. Also ich würde mal sagen, es gibt natürlich Gesteine, die sind so speziell, dass sie die überhaupt nur an einem Ort auf der Erde finden. Mhm. Das sind dann so exotische Sachen. Aber die meisten Gesteine, die man in Europa findet, findet man auch in Südamerika. Also Granit gibt's auf jedem Kontinent. Granit und Gneis und Basalt und Sandstein und Kalkstein und so weiter. Also die Grundtypen gibt's auf jedem Kontinent. Es gibt dann Erdteile, die eine besondere Entstehung haben, zum Beispiel Island. Mhm. In Island haben sie nur vulkanische Gesteine und die Abtragungsprodukte von vulkanischen Gesteinen. Mhm. Also Sedimentgesteine, die durch die Abtragung von vulkanischen Gesteinen entstanden sind. Mhm. Da haben sie praktisch keine metamorphen Gesteine. Was also heißt metamorph? Das müssen wir nachholen. Okay. Wir teilen die Gesteine ein in drei Klassen. Ja. Das eine sind die magmatischen Gesteine. Das sind die, die aus der geschmolzenen Form kristallisiert sind, ja, die erstarrt sind. Also das, was aus dem Vulkan rauskommt. Entweder aus dem Vulkan rauskommt oder was bereits in der Tiefe erstarrt. Ja. Mhm. Also wir sagen magmatische Gesteine, das sind dann entweder vulkanische Gesteine oder Tiefengesteine, wie der Granit, die bereits in der Tiefe erstarrt sind. Mhm. Okay, das waren die einen. Und dann gibt es die Sedimentgesteine, die entstehen durch Abtragung, Transport und Sedimentation. Also Abtragung, Transport und Ablagerung. Klassisches Sedimentgestein ist ein Sandstein. Da wurde irgendwo Gestein abgetragen, mit einem Fluss transportiert und irgendwo als Sand abgelagert. Im Meer zum Beispiel. Und der verfestigt sich dann und dann haben wir einen Sandstein. Das ist ein Sedimentgestein. Und wodurch verfestigt er sich? Einfach durch den Wasserdruck, der zum Beispiel da drauf drückt? Meistens durch den Druck der weiteren Gesteine, okay, die oben drüber, ja, gelagert werden. Ja. Und das ist die zweite Gruppe. Und dann gibt es die metamorphen Gesteine. Die dritte Gruppe. Metamorphe Gesteine sind, sagt man auch, Umwandlungsgesteine. Mhm. Und das sind Gesteine, die durch Druck und Temperatur umgewandelt worden sind. Und damit das stattfindet, müssen sie versenkt werden in die Tiefe und wieder an die Oberfläche kommen. In das Erdinnere. Ja. Nicht irgendwie in die Tiefsee, sondern. Nee, ins Erdinnere. Mhm. Ins Erdinnere. Mhm. Genau. Und zum Beispiel, ein metamorphes Gestein ist Marmor. Okay. Marmor entsteht aus Kalkstein durch Druck und Temperatur. Mhm. Und damit der Druck und Temperatur erleidet, muss er in die Tiefe und muss nachher wieder an die Oberfläche kommen. Ja. Also diese Marmore da von Carrara, aus denen Michelangelo da diese Skulpturen geschaffen hat, ja, das sind metamorphe Gesteine. Okay. Und die Bildung von, dass wir auf der Erde metamorphe Gesteine sehen können, das liegt an den, an der, die Ursache ist die gleiche wie die Ursache der Gebirge, die Bildung der Gebirge, das ist die Plattentektonik. Ja. Die Plattentektonik, die so einen Kreislauf produziert, mhm, von, mhm, durch die tektonischen Bewegungen werden Gesteine versenkt und kommen wieder an die Oberfläche. Ja. Und ja, das ist ein Kreislauf, der durch die Plattentektonik bedingt ist und der schafft auch metamorphe Gesteine. Ja, und kann man Marmor zum Beispiel künstlich herstellen, indem man es ganz heiß und hoher Druck macht? Ja. Also da muss man dann nicht außerdem noch ein paar Millionen Jahre warten, sondern das kann man irgendwie in einer Maschine nachstellen, nachbauen. Ja, Sie können den heiß machen, eine Sammelkristallisation. Also der Marmor ist, Marmor zeichnet sich dadurch aus, dass die Kristalle größer sind als beim normalen Kalkstein. Mhm. Ein normaler Kalkstein, der hat besteht aus fein kleinen Kalzitkristallen. Und damit es einen Marmor gibt, müssen die sich zusammenschließen zu größeren Kristallen. Und das können sie auch in einer Presse, einer hydraulischen Presse mit Ofen, könnten sie das auch herbeiführen. Okay, okay. Wobei das sich nie vergleichen lässt mit einem natürlichen Marmor. Ja, ja. Sie können auch dann bei den technischen Möglichkeiten könnten sie auch nur kleine Proben erzeugen. Ja, ja. Und das ist dann, deswegen sieht der Marmor auch so, hat er so einen speziellen Glanz, weil er die großen Kristalle hat und da fällt das Licht rein und wird gebrochen und raus reflektiert und deswegen hat er diesen Schimmer. Mhm, also das ist ein typisches metamorphes Gestein. Okay. Und metamorphe Gesteine gibt es auf der Erde eben dadurch, dass wir diesen Zyklus der Plattentektonik haben. Ja. Zum Beispiel auf dem Mars hat man nur magmatische Gesteine und Sedimentgesteine, ja, gefunden bis jetzt. Ja. Also die starke Gesteinsvielfalt auf der Erde hebt sich doch ab von dem, was man jetzt auf dem Mars oder der Venus oder auf dem Mond hat. Also da gibt's doch deutlich geringere Vielfalt an Gesteinen. Und wenn Sie jetzt die Bildung so beschrieben haben, dann würde ich denken, dass es bei all diesen drei Gruppen von Gesteinen jeweils eigentlich die gleichen Minerale trotzdem geben, ja, müsste, weil ja das eine aus dem anderen entsteht. Das heißt, die chemischen, ja, Elemente sind ja nach wie vor die genau, gleichen. Auch die Minerale. Auch die, ja, Minerale. Ja, okay. Es gibt eigentlich, ja, die gibt es. Es gibt wenig Minerale, die es nur in einem bestimmten Typ von Gesteinen gibt. Ja, und kann Sedimentgestein sowohl aus magmatischem als auch aus metamorphem Gestein entstehen? Ja, Sedimentgesteine, da gibt es auch wieder drei Typen. die einen sind die klastischen Sedimentgesteine, die entstehen dadurch, dass ein Gestein zerkleinert wird zu Kies oder Sand, ja, oder so und, ja, dann transportiert und abgelagert, ja, dann haben sie einen Sandstein oder einen Konglomerat oder so. Das sind die klastischen. Und die können aus vulkanischem oder aus metamorphen Gesteinen oder aus bereits schon Sedimentgesteinen durch Abtragung und Transport und Sedimentation entstehen. Und dann, das sind die klastischen, und dann gibt es die biogenen Sedimentgesteine. Die werden unter Mitwirkung von Organismen gebildet. Zum Beispiel ein Riffkalk. Ja. Ja. Das große Barriereriff, das besteht aus Kalkstein. Und der ist durch Korallen und andere riffbildende Organismen entstanden. Ja. Das sind Biogene. Und dann gibt es noch chemische Sedimentgesteine. Das ist, wenn sie zum Beispiel so ein Meeresteil eindampfen, eintrocknen lassen, dann das Wasser verdampft und das Salz bleibt zurück. Dann kriegen sie Salzgesteine. Steinsalz zum Beispiel. Das ist ein Salzgestein und das entsteht durch Eindampfung. Das sind dann diese chemischen Sedimentgesteine. Ja, ja, okay. Und in Gebirgen finden wir das alles. Also die Alpen, das ist so das Gebirge, wo ich am meisten wissenschaftlich unterwegs bin, da finden sie eine riesige Menge von unterschiedlichen Gesteinen. Da finden wir also, es ist unglaublich, was man da alles an unterschiedlichen Gesteinen findet und was sich dann auch in der Landschaft unterschiedlich, also ganz unterschiedliche Typen von Gebirgslandschaften bildet. Ja, ja. Gibt's Gebirge, die mehr oder weniger so aus einem Gestein bestehen, die so ganz homogen sind? Ja, so, also relativ beschränkt in der Gesteinsvielfalt sind so Vulkangebirge. Ja. Da haben sie dann so eine Reihe von vulkanischen Gesteinen. Zum Beispiel in Hawaii. Da haben sie zum größten Teil Basalt und dann noch ein paar differenzierte Typen, basaltähnliche Typen. Aber das ist dann schon relativ eintönig, ja. Also verglichen mit solchen Gebirgen wie den Alpen. Ja, mir fällt gerade ein, weil Sie vom Great Barrier Reef gesprochen haben, der Ayers Rock in Australien, das ist doch ein monolithisches Gestein oder Berg. Was bedeutet das denn? Ja, der Ayers Rock, der besteht aus Sandstein. Der besteht aus Sandstein und dieser Sandstein, der hat da mal eine zusammenhängende Schicht gebildet und durch Hebung und Erosion ist dann dort diese Form von diesem Ayers Rock herauspräpariert worden. Ganz eigenartige Verwitterungsform. Aber die Form von diesem Berg ist auf den Verwitterungsprozess zurückzuführen. Und das monolithisch bezieht sich auf die Form? Ja, das monolithisch, ich meine, er besteht aus einem besteht aus ein Stück Fels. Ein Stück Fels. Okay. Ja, ein okay. Stück Fels. Verstehe. Aber ja. Das könnte man jetzt von einigen anderen Bergen auch sagen, dass sie aus einem Stück Fels bestehen. Das Spezielle beim Ayers Rock ist einfach diese Verwitterung, dieser Verwitterungsprozess und wie das genau funktioniert, dass das so ein Brotlaib durch die Verwitterung entsteht, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Okay. Das ist eine interessante Frage. Gut, sollen wir dann mal übergehen zum Thema Entstehung von Gebirgen und Bergen? Ja, genau. Also Sie haben schon gesagt, es gibt einmal eben die vulkanischen und dann das, was sich durch Hebung und dann Erosion bildet. Was kann man denn noch sagen zu der vulkanischen Bildung? Das erscheint mir jetzt so auf den ersten Blick relativ trivial. Die Erde spuckt eben was aus und was da liegen bleibt, wird dann der Berg. Ja. Vulkanische Aktivität haben wir natürlich auf der Erde auch wieder in ganz bestimmten Zonen. Zum Beispiel der größte Ort von vulkanischer Aktivität sind die mittelozeanischen Rücken. Ja. Wobei diese mittelozeanischen Rücken, dort findet die Produktion von vulkanischem Gestein unterm Meeresspiegel statt. Dadurch, das hat jetzt auch wieder mit der Plattentektonik zu tun, dort bewegen sich zwei Platten auseinander, die driften auseinander. Dadurch bildet sich immer wieder eine Spalte und die Spalte wird gefüllt durch Basaltschmelze, die aus dem Erdinneren aufsteigt. Und diese mittelozeanischen Rücken, Das ist der Ort, wo die neuen Ozeanböden gebildet werden. Und die bilden so ein Rückensystem, was sich am Grund der Ozeane um die ganze Erde erstreckt. Und in der Regel ist das im Untergrund. Ja. In der Regel sehen wir nichts davon. Es gibt eigentlich nur einen Ort, wo wir diesen Prozess an der Erdoberfläche sehen, und es ist Island. Mhm. Und in Island verläuft der Mittelatlantische Rücken, also der mittelozeanische Rücken des Atlantischen Ozeans, für eine kurze Strecke über dem Meeresspiegel. Und da kann man diesen Prozess der Spaltenbildung und des Aufstiegs von Basalten, vulkanischer Schmelze, kann man dort beobachten. Ja. Und die mittelatlantischen Rücken, die könnte man auch als ein großes System von Gebirgen bezeichnen, wobei ich das eher vermeiden würde. Für mich ist ein Gebirge über dem Meeresspiegel. Aber die mittelozeanischen Rücken, das sind auch Erhebungen, die auf beiden Seiten haben wir die Tiefsee, also auf beiden Seiten vom Atlantik haben wir Tiefseeebenen. Die sind so 5000 Meter Wassertiefe. Und in der Mitte haben wir so diesen mittelozeanischen Rücken mit 2,5 Kilometern Wassertiefe. Also man könnte das, es ist auch eine Geländeform, die positiv ist. Also man könnte es auch als Gebirge auffassen, aber es ist eben unterm Meeresspiegel. Und Hawaii befindet sich aber nicht auf so einem mittelozeanischen Rücken. Hawaii nicht, genau. Okay. Hawaii, das ist dann ein zweiter Typ von Vulkan. Das sind Vulkane, die, das sind sogenannte Hotspots, heiße Punkte. Das sind Vulkane, die an der Erdoberfläche über einer heißen Zone des Erdmantels auftreten. Und es gibt im Erdmantel, also Erdmantel, das sollte man vielleicht nochmal sagen, das ist so die äußere Schale der Erde ab 2900 Kilometer Tiefe. Also der Erdmittelpunkt ist 6300 Kilometer Tiefe, also der Erdradius ist 6300 und so knapp die Hälfte davon ist der Erdmantel, innen der Erdkern, außen der Erdmantel und dann ganz dünn 30 Kilometer noch die Erdkruste. Und in diesem Erdmantel, also der äußeren Hälfte des Erddurchmessers sozusagen, dort gibt es heiße Zonen, wo das Gestein besonders heiß ist und deswegen eine geringere Dichte hat als das umgebende Gestein und langsam aufsteigt. Ja. So, sind so wie so Schlote, in denen das Gestein, aber im festen Zustand langsam aufsteigt. Ja. Und über diesen Aufstiegszonen, die werden als Plumes bezeichnet auf Englisch. Über diesen Plumes haben wir Stellen an der Erdoberfläche, wo sich Vulkane bilden. Und dazu gehört Hawaii. Und kommt dann aus diesen Vulkanen dieses aufsteigende Gestein raus? Da muss das erst noch aufschmelzen. Ja, also in den Plumes steigt das Gestein fest. Im festen Zustand. Ja, ja. Es kriecht im festen Zustand nach oben. Und dann, je näher es an die Erdoberfläche kommt, desto geringer wird der Druck, der auf diesem Gestein lastet. Und dann, es ist aber sehr heiß und irgendwann wird der Schmelzpunkt unterschritten. Ja. Und dann fängt es an aufzuschmelzen. Ja. Aber ja, das ist erst, wenn es relativ nah an der Oberfläche ist, so ab 200 Kilometer Tiefe, findet dann Aufschmelzung statt und diese Schmelze, die kommt dann als Lava an der Erdoberfläche raus. Also der größte Teil wird im festen Zustand zurückgelegt durch diesen langsamen Aufstieg im festen Zustand. Und was ist der Auslöser, dass es dann oben rauskommt? Das ist, weil von unten Gestein nachdrückt. Der Auslöser, dass es oben rauskommt, ist, dass die Schmelze eine geringere Dichte hat. Okay. Die Schmelze hat eine geringere Dichte als das Festgestein. Ja. Und steigt deswegen auf. Ja, okay. Das ist eigentlich allgemein der Grund für Vulkanausbrüche, dass das geschmolzene Gestein eine geringere Dichte als das feste Gestein hat. Mhm. Und deswegen treibt es das nach oben raus. Ja. Und das ist dann der Fall eben zum Beispiel auf Hawaii. Auch in Indonesien gibt es ja, glaube ich, einige Vulkane. Das ist dann der dritte Typ schon. Ah, okay. Was ist mit Italien, Vesuv und so? Italien, ja, Vesuv, Westpazifik, Philippinen und so. Das ist der dritte Typ von Vulkanen. Und zwar, oder von Szenario des Vulkanismus, sogenannte Subduktionszonen. Also an den mittelozeanischen Rücken wird neue Erdkruste gebildet. Mhm. Und die breiten sich aus. Und deswegen muss irgendwo anders Erdkruste verschwinden. Ja, stößt und zusammen. An anderen Stellen stoßen die Platten zusammen. Eine Platte taucht unter die andere ab. Mhm. Und das sind diese sogenannten Subduktionszonen. Die befinden sich rund um den Pazifik herum, aber auch im Mittelmeerraum, auch in der Karibik gibt es solche Subduktionszonen. Und die Platte, die in die Tiefe geht, die enthält Gesteine des Ozeanbodens, die Wasser enthalten. Wasser und also H2O und CO2. H2O und CO2, Wasser und Kohlensäure. Und jetzt geht diese Platte in die Tiefe und dann wird das Gestein heißer und dann gibt es das Wasser und die Kohlensäure ab. Ja. Und das steigt auf in die Platte, die drüber liegt und führt dort zur Aufschmelzung. Also die Zugabe von Wasser und anderen fluiden Phasen, CO2, führt zur Aufschmelzung, zur leichteren Aufschmelzung. Mhm. Führt zur Verringerung der Schmelztemperatur. Ja. Und dann kriegen sie dadurch, dass aus dieser abtauchenden Platte diese Fluide aufsteigen, kriegen sie dort Schmelze. Ja. Und das führt dann zu den Vulkanen, die sie um den Pazifik zum Beispiel, um den Pazifik außenrum finden. Ja. Also das ist dann alles, was in den Anden an Vulkanen rumsteht, westliche Vereinigte Staaten, Japan, Philippinen, das ist alles Subduktionszonen-Vulkanismus. Und dieser Vulkanismus vom Typ Hawaii, wo gibt's den noch? Den gibt es, also diese Hotspots, genau. Da gibt es im Pazifik ein paar, dann gibt es auch welche, die auf den Kontinenten liegen. Yellowstone ist ein berühmter Hotspot. Mhm. Dann ist auch wohl ein kleiner Hotspot unter der Eifel, der da den Eifelvulkanismus bis vor 10.000 Jahren geliefert hat. Das ist dann, was man als Vulkaneifel bezeichnet, oder? Vulkaneifel, ja, genau. Ja. Und dann gibt es auch einen Hotspot unter Island. Und das ist deswegen ist in Island der mittelozeanische Rücken an der Erdoberfläche, okay, weil dort dieser Rückenvulkanismus mit dem Hotspot-Vulkanismus zusammenfällt. Und deswegen ist dort sehr viel vulkanisches Gestein produziert worden und deswegen ist das eine Insel. Ja. Also ja. Das fällt dort zusammen. Ja, okay. Das sind so die vulkanischen Gebirge. Und bei Hawaii ist es so, Hawaii ist ja so eine Inselkette. Mhm. Die liegen ziemlich auf einer Reihe. Und das hängt damit zusammen, dass der Hotspot in der diese Aufstiegszone im Erdmantel, die ist relativ ortsfest. und oben wandert die Platte drüber. Mhm. Ach so, und dann schiebt die immer so die Vulkane oder die Inseln weiter. Genau, wie so ein Förderband. Ah, okay. Wie so ein Förderband. Ja. Also ja. Die pazifische Platte, die Lithosphäre, also die starre Platte im Pazifik, die bewegt sich nach Nordwesten und diese Aufstiegszone im Erdmantel bleibt relativ ortsfest und deswegen haben wir dort eine Inselkette von Vulkaninseln und die, je weiter wir nach Nordwesten gehen, desto älter sind die. Mhm. Die sind dann schon stillgelegt. Da passiert nichts. Also die Aktivität mehr. Nimmt auch ab mit dem Alter. Ja, ja, die Platte bewegt den Vulkan von dem Plum weg, ja. Und dann wird der stillgelegt. Ja, ah ja. Wahnsinn. Okay. Wir hatten es schon von der Vulkaneifel. Gibt es in Deutschland auch noch andere Gebirge, die vulkanisch entstanden sind? Die Vulkaneifel, dann ein Einzelvulkan ist der Vogelsberg. Der Vogelsberg da in Nordhessen. Okay. Das ist ein großer Einzelvulkan. Mhm. Dann die Rhön, auch in Nordhessen. Das ist ein Vulkangebirge. Dann der Kaiserstuhl bei Freiburg. Ja. Das ist auch ein reines Vulkangebirge. Siebengebirge hier in Bonn. Mhm. Besteht aus vulkanischen Gesteinen. Das ist ein Vulkangebirge. Ja, das sind wohl so die bekanntesten. Mhm. Ja. Okay, gibt es noch irgendwas zu den Vulkangebirgen jetzt gerade zu sagen oder sollen wir dann mal zu den anderen übergehen? Ja, gehen wir mal zu den anderen. Okay, wie heißen die denn? Da gibt es verschiedene, da könnte man sagen, tektonische Gebirge, mhm. Also mhm. Gebirge, die durch tektonische Prozesse entstanden sind. Und der vorherrschende Typ davon sind die Kollisionsgebirge. Kollisionsgebirge und dann die Kordillerengebirge, mhm. So wie die Anden. Mhm. Das sind die zwei wichtigsten Typen. Also okay. Kollisionsgebirge, da sagt man auch Himalaya-Typ und Kordilleren sagt man Andentyp von Gebirgen. Ja. Kollision heißt, da stoßen zwei Erdplatten aufeinander? Da stoßen zwei Kontinente zusammen. Okay. Das ist nicht ganz das Gleiche. Das ist jetzt ein bisschen komplex. Also die Erdkruste, die äußeren 30 Kilometer, die gibt es in zwei verschiedenen Typen. Das ist, der eine ist die kontinentale Erdkruste und das andere ist die ozeanische Kruste. Mhm. Das eine ist der Typ, der unter den Ozeanen ist und das andere ist der Typ, der unter dem Festland ist. Grob gesagt. Und die ozeanische Kruste, das ist die direkt an diesem mittelozeanischen Rücken durch vulkanische Tätigkeit gebildet wird. Und die ozeanische Kruste, die hat die Eigenschaften, sie ist einmal relativ dünn, sagen wir mal 10 Kilometer. Und zum anderen besteht sie aus Gesteinen mit einer relativ hohen Dichte. Mhm. Und weil sie dünn ist und weil sie schwer ist, befindet sie sich fast immer unter dem Meeresspiegel. Mhm. Denn die Erdkruste befindet sich, die Erdkruste hat so ein gewisses Tauchgleichgewicht. Ja. Das ist jetzt der nächste wichtige Begriff mit Gebirge, das Tauchgleichgewicht, die Isostasie. Okay, also die ozeanische Kruste ist relativ dünn und relativ schwer. Die kontinentale Kruste ist dicker und etwas leichter. Ja. Dicker heißt zum Beispiel 30 Kilometer im Durchschnitt. Ja. Hier in Bonn hätten wir jetzt 30 Kilometer Erdkruste. Ja. Und sie besteht aus etwas leichteren Gesteinen, aus Gesteinen mit einer etwas geringeren Dichte. So, und das sind diese beiden Typen von Kruste. Und jetzt ist es so, die Platten, die tektonischen Platten, die umfassen die Erdkruste und dann auch noch den obersten Teil vom Erdmantel. Die tektonischen Platten, die sind so 100 Kilometer dick. Mhm. Und das sind die, die sich bewegen mit der Plattentektonik, die auseinandergehen an den mittelozeanischen Rücken oder die zusammenkommen an den Subduktionszonen. Ja. Und jetzt ist es so, diese Platten, die bestehen, es gibt Teile der Platten, die haben ozeanische Kruste, und es gibt Teile der Platten, die haben kontinentale Kruste. Mhm. Und in der Regel wird eine Subduktionszone bildet sich in einem Ozean. Nehmen wir mal an, die Subduktionszone würde sich am Rand von einem Ozean bilden. Und das heißt, wir subduzieren dann die Lithosphäre von dem Ozean unter den Kontinent. Ja. Dann subduzieren wir eine Platte, die eine ozeanische Kruste hat. Ja. Unter so einen Kontinentrand. Und irgendwann ist der Ozean weg. Mhm. Irgendwann haben wir den ganzen Ozean subduziert. Mhm. Und dann kommt der Kontinentalrand, kommt der Rand von dem Kontinent. Und der stößt dann mit der anderen Kontinent zusammen. Mhm. Und das ist dann eine Kontinentkollision. Ah, verstehe. Aber da ist dieser ozeanische Teil gehört auch zu der Erdplatte. Ja, genau. Mhm. Und zum Beispiel jetzt sehen wir in den Anden, da wird die ozeanische Platte vom Pazifikboden, die wird jetzt unter den Kontinent, südamerikanischen Kontinent subduziert. Also der Pazifikboden, die Platte vom Pazifikuntergrund, die fällt nach Osten ab unter die Anden. Ja, und eine Subduktionszone, das war der Grund, dass es da auch Vulkanismus gibt. Genau. Ja. Genau. Und jetzt stößt da ist ja noch mehr. Da ist noch viel Ozean. Ja, ja. Aber man könnte sich vorstellen, dass irgendwann Australien mit Südamerika zusammenstößt. Ja. Und dann hätten wir so eine Kontinentkollision. Und wenn der ganze Pazifik weg wäre. Ja. Und die Anden sind aber nicht nur vulkanisch. Ja, genau. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Kollisionsgebirge. Zum Beispiel war zwischen dem indischen Subkontinent, das ist dieses Dreieck da, was Indien bildet, zwischen dem indischen Subkontinent und Asien, da war bis vor 40 Millionen Jahren auch ein Ozean dazwischen. Und dieser Ozean ist komplett, also der Boden dieses Ozeans, die ozeanische Platte ist komplett subduziert worden. Und dann sind vor 40 oder 35 Millionen Jahren ist der indische Kontinent mit dem asiatischen Kontinent zusammengestoßen. Und das hat zur Bildung vom Himalaya geführt. Mhm. Und war das bei den Alpen auch so? Bei den Alpen ganz genauso. Okay. Die Alpen sind in gewisser Weise die Fortsetzung vom Himalaya. Also das ist ein System, was vom Himalaya durch den mittleren und nahen Osten in den Mittelmeerraum geht und dann bis in die Alpen. Okay. Bis in die Pyrenäen. Ja. Das gehört. Das ist alles ein System, von Kollisionsgebirge. Mhm. Und der Weg jetzt, der Weg von der Kollision zum Gebirge funktioniert so, die beiden, also die ozeanische Kruste, ozeanische Platte ist komplett subduziert und dann stoßen die Kontinentalränder zusammen und schieben sich, der eine schiebt sich auf den anderen. Ja. Oder der eine schiebt sich unter den anderen. Ja. Und dadurch werden die Gesteine extrem verformt, gefaltet, überschoben, aufgestapelt, und das führt insgesamt zu einer Verdickung der Erdkruste. Mhm. Durch die Kollision wird die Erdkruste kürzer und dicker. Mhm. Die Kruste von beiden ehemaligen Kontinenträndern wird dicker. Und die Verdickung der Erdkruste führt zur Hebung. Ja. Und zwar wegen diesem Tauchgleichgewicht. Die Erdkruste befindet sich in einer Art Tauchgleichgewicht. Kann man sich vorstellen wie Eisschollen. Und je dicker die Eisscholle ist, desto weiter schaut sie aus dem Wasser. Ja, ja. Und in dem Fall, die Eisscholle schwimmt im Meer und diese Erdplatten schwimmen auf dem Erdkern. Nee, auf dem Mantel. Also die, ach so, okay. Die Platten, die bestehen, die sind so, haben wir gesagt, 100 Kilometer dick. Und die viskose Schicht, die dieses Eintauchen ermöglicht, das ist der tiefere Teil des Erdmantels, der sich auch wieder im festen Zustand durch diese Kriechprozesse verformen kann. Und deswegen führt die Kollision führt zur Verdickung der Kruste und die Verdickung der Erdkruste führt durch dieses Tauchgleichgewicht zur Anhebung der Oberfläche. Und das führt dazu, dass in Gebirgen ist die Gebirge befinden sich in so einem Tauchgleichgewicht, isostatischen Gleichgewicht, sagt man. Und da guckt das, was oben über die Umgebung aufragt, wird kompensiert durch die Verdickung der Erdkruste in der Tiefe. Man spricht dort von Gebirgswurzel. Das ist ebenso wie eine dicke Eisscholle auch unter Wasser weiter runterragt. Genau. Ja, okay. Wo wir gerade schon bei den Alpen sind, Sie haben vorhin gesagt, die Form des Gebirges bildet sich dann eben durch Abtragung und sowas. Ich hatte bisher immer die Vorstellung, dass zum Beispiel bei den Alpen die Täler im Prinzip Falten während dieses Schiebeprozesses sind und nicht alle durch Flüsse entstanden oder Gletscher entstanden sind. Nee, bei den Alpen ist es wirklich so, dass das eine reine Erosions- oder eine fast reine Erosionslandschaft ist. Okay. Also die Alpen sind so, man kann sagen, die Kollision in den Alpen, die Kontinentkollision hat vor 35 Millionen Jahren stattgefunden. Und ich würde mal sagen, das ist so der Zeitpunkt, wo die Alpenbildung so richtig losgegangen ist. Also wenn mich einer fragt, wie alt sind die Alpen, das ist natürlich schwierig. Wir haben Prozesse, die schon sehr lange laufen, aber die Kontinentkollision war so vor 35 Millionen Jahren. Und das ist jetzt relativ alt. Und da hat schon durch die Erosion, da haben wir im Grunde haben wir ein Relief, was ganz stark durch die Erosion geprägt wird. Okay. Und wie dann sich die Täler ausbilden oder wo das Wasser am meisten wegfrisst, das liegt dann an der Gesteinszusammensetzung. Das liegt an der Gesteinszusammensetzung und das liegt aber dann auch wieder an der Verformung. Zum Beispiel haben wir in den Alpen, da haben wir solche langgestreckten Täler, die man auf Satellitenbildern sieht, ganz markant. Das markanteste ist die sogenannte periadriatische Linie. Das ist ein System von Ost-West-Tälern, wie zum Beispiel das Veltlin, Valtellina da in Oberitalien oder das Pustertal in Südtirol, Bruneck, Brixen, Bruneck und dann noch bis nach Österreich weiter. Und das sind Täler, die haben schon mit der Verformung was zu tun. Und zwar haben wir dort Verwerfungen und also Störungszonen, an denen das zwei Blöcke des Gebirges sich aneinander vorbei bewegt haben. Dabei ist das Gestein zertrümmert worden. Und da kann dann die Erosion ansetzen. Ja. Das kanalisiert dann die Erosion und dann kriegen wir dort, wo diese Zertrümmerungszone ist, kriegen wir dann auch ein Tal. Ja, okay. Also es gibt dann schon Einflüsse der Tektonik auf die auf die Oberflächengestalt. Mhm. Mhm. Aber so die ansonsten ist die Bergform sehr stark durch die Erosionsprozesse gesteuert. Also wenn es keine Erosion gäbe, dann wären die Alpen auch mehr so ein Haufen. Ja. Mhm. Dann wären das nicht so, also es ist, allgemein ist es so, wenn die Erdoberfläche sich hebt, also wenn wir eine Topographie kriegen, dann werden auch die Erosionsprozesse stärker. Ja. Und deswegen sind eigentlich die meisten Gebirge oder ganz allgemein haben wir in Gebirgen Erosionsformen. Ja. Wobei nicht dann auch wieder klimatisch unterschiedliche Erosionsprozesse da den Ausschlag geben. Glazial, also durch Gletscher, gibt eine andere Morphologie, als wenn es rein durch fließendes Wasser erodiert wird, dann Vegetation beeinflusst das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Vegetation beeinflusst ganz stark die Oberflächengestalt. Aber das ist dann immer über diesen Zwischenschritt Wasser, oder? Vegetation speichert irgendwie das Wasser oder es entstehen nicht so große Vegetation Bäche. Hält den Boden fest. Ja. Hält das Lockermaterial fest. Ja. Ja. Also der Einfluss des Wassers ist da schon ganz entscheidend und des Klimas. Temperatur, das ist klar, weil je nach Temperatur wird das Gestein wahrscheinlich eher springt oder wird porös oder sowas. Ja. Ja. Spielt Wind eine Rolle, außer über diesen Temperatureffekt? Winderosion ist relativ wenig effizient. Hm. Also die Abtragungsgeschwindigkeit oder die Erosionsrate durch Wind ist in der Regel nicht so bedeutend. Aber wenn man natürlich wenn wir jetzt im völlig ariden Bereich sind und keine fließenden Gewässer haben, wenig Niederschläge oder keine Niederschläge, dann kann Winderosion auch eine Rolle spielen. Mhm, okay. Ja. Wobei das ist teilweise schwierig, die wirklich zu messen. Ja. Die Anteile, die durch verschiedene Erosionstypen geleistet werden. Aber zum Beispiel in den ganz ariden Gebieten der Sahara, da ist dann der Wind das hauptsächlich fast ausschließliche Erosionsprozess. Mhm. Mhm. Zurück zu meiner Ausgangsfrage. Gibt es denn auch Gebirge, wo man eben die Falten sieht? Ja. Und das hängt mit dem Alter von Gebirgen zusammen. Ganz junge Gebirge, in ganz jungen Gebirgen, da sieht man die Faltensättel noch als Höhenzüge und die Faltenmulden noch als Täler. Ja. Und in Europa ist so das beste Beispiel der Schweizerische Jura. Ah ja. Das Schweizerische Jura gehört in gewisser Weise zu den Alpen. Es ist ein ganz, ganz außengelegener Teil der Alpen. Und der hat sich sehr spät gebildet, seit weniger als 10 Millionen Jahren. Und dort sieht man, dort sind die Höhenzüge noch Stellen, wo die Schichten nach oben aufgefaltet worden sind und die Täler sind noch das Gegenstück. Mhm, wobei dann im Schweizerischen Jura teilweise brechen auch die Flussläufe quer durch diese Faltenstrukturen durch. Das nennt man dann Clues. Dann gibt es Täler, die parallel, die in diesen Mulden verlaufen, die nennt man, habe ich jetzt vergessen, Klusen und, weiß ich nicht mehr. Da gibt es dann auch einen Begriff für die Täler, die in diesen Faltenmulden verlaufen. Wenn es Ihnen noch einfällt, sagen Sie es einfach hinterher. Combe. Okay. die Comben oder ja. Französisch Combe, ja. Das ist ein Tal, was eben in der Faltenmulde verläuft. Ja. Und eine Clouse ist ein Tal, was quer durch den Faltensattel erodiert worden ist. Und das ist ein sehr junges Relief, was dann ganz stark tektonisch bestimmt wird. Mhm. Aber in den Alpen haben wir das eigentlich nicht mehr. Da haben wir dann häufig sogar, was man Reliefumkehr nennt, dass eine Mulde oben den Berg bildet und der Sattel das Tal. Das hängt dann eben ganz stark mit der, damit zusammen, ob die, was, wo die harten Gesteine sind, wo die weichen Gesteine sind. Okay. Wenn man irgendwo so Tafelberge hat, das ist eigentlich das gleiche Prinzip, nur dass da die Gesteinsarten irgendwie anders verteilt sind und deswegen mehr stehen bleibt, oder ist das ein ganz anderer Effekt? Ja, tafelförmige Berge haben wir ja in den Alpen teilweise auch. Mhm. So in den Ostalpen. Okay. Dachstein, totes Gebirge. Das haben wir häufig in Kalkstein. Und das hängt zusammen mit der Art, wie Kalkstein verwittert. Und in Kalkstein kriegen sie Höhlen. Und dann können, also ein Tafelberg, der zeichnet sich ja aus, dass er oben flach ist und an den Seiten steil. Und aber dass diese Ebene, die flache Oberfläche erhalten bleibt und nicht zerteilt wird, nicht keine Täler eingeschnitten werden. Ja. Und das hängt zusammen mit der Verkarstung. Das Wasser, was sich oben sammelt, das gluckert in irgendwelche Löcher und fließt durch Höhlen ab. Okay. Und dann zertalen sie nicht die Oberfläche, sondern dann bilden sich keine Täler zum Ablaufen des Wassers, sondern dann bilden sich Höhlen. Ist dann die Schwäbische Alb auch ein Tafelberg? Ja, das ist auch genau. Die Schwäbische Alb ist die Alb-Hochfläche, das ist auch eine Tafel, wobei die Tafel schräg steht. Ja, ja. Also so klassische tafelförmige Berge, die stellt man sich dann vor, dass die waagerecht sind. Und die Schwäbische Alb ist so eine schräg gestellte Tafel. Ja. Wo aber eben sehr viel von dem Wassertransport ist in Höhlensystemen. Ja, wie zum Beispiel Blautopf ist also das bekannteste. Genau. Mhm. Deswegen, das ist der Prozess. Also das hängt dann auch wieder mit den Gesteinen ab, mit der Löslichkeit. Und Kalkstein ist von den Gesteinen, die große Teile der Berge aufbauen, ist das löslichste. Mhm. Kalkstein ist gut löslich. Ja, ja. Deswegen haben wir diesen Effekt. Ja. Okay, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie die Anden entstanden sind. Also jetzt haben wir über Kollisionsgebirge geredet, Alpen, Himalaya, und jetzt kommen wir zu den Anden. Und bei den Anden ist es so, dass, warum wir dort so ein Riesengebirge, großes Gebirge haben, wissen wir eigentlich auch nicht. Also die Anden sind ein Kontinentalrand über einer Subduktionszone. Also da wird, wie gesagt, der Pazifikboden, der Untergrund des Pazifiks wird von Westen nach Osten subduziert. Dann haben wir in Anden Vulkanismus. Also in Anden gibt es große Vulkane. Mhm. Aconcagua, das ist ein Vulkan, und viele andere. Dann haben wir aber wir haben auch eine sehr breite Zone, die gehoben worden ist. Ja. Und wir haben dort eine verdickte Erdkruste. Die Verdickung der Erdkruste ist einmal durch Vulkanismus, andererseits aber auch durch Verkürzung. Also wir haben auch, das Gebirge ist auch gefaltet. Obwohl es kein Kollisionseffekt ist. Kein Kollisionseffekt ist, genau. Wir haben auch Faltung, wir haben auch einen richtigen Faltengürtel. Es ist wohl so, dass die Erdkruste dort im Zusammenhang mit der Subduktion der ozeanischen Platte auch verkürzt und gefaltet worden ist. Ein Prozess, der da eine Rolle spielt, ist von der abtauchenden Platte, von dieser Platte, die dort so produziert wird, da werden die Sedimentgesteine, die oben drauf liegen, die werden abgeschert. Mhm. Die gehen nicht mit in die Tiefe. Mhm. Und die werden an das Gebirge an den Kontinentalrand angelagert, angeklebt. Ja. Und das führt auch dazu, dass es dann dicker wird, die Kruste dicker wird, weil Material dran geklebt wird. Ja, das ich würde es mal hierbei lassen. Also das ist wirklich nicht bis ins Letzte klar, warum wir dort so starke Hebung haben in den Anden. Ja. Da gibt es verschiedene Theorien drüber. Und ist das bei den Rocky Mountains dasselbe? Ähnlich. Wobei da kommt noch der Begriff der Terrains dazu oder Terrane. Wenn Sie so einen Ozeanboden subduzieren, dann ist ja der Ozean, das ist nicht nur alles Tiefseeboden, sondern dann haben Sie auch Unregelmäßigkeiten, dann haben Sie auch Vulkaninseln drin, die dann mitgeschoben werden und die dann auch angeklebt werden, abgeschert und angeklebt werden. Sie haben Unregelmäßigkeiten des Meeresbodens oder teilweise auch Mikrokontinente. Mhm. Mikrokontinente sind kleine Bereiche, die aus kontinentaler Kruste aufgebaut werden. Das beste Beispiel ist Madagaskar. Mhm. Das ist ein Mikrokontinent, der vom großen Kontinent Afrika getrennt ist, wo wir außenrum ozeanische Kruste haben und dann diesen kleinen Mikrokontinent. Und sowas kommt dann auch schon mal mit, wenn da so eine Subduktionszone über lange Zeit aktiv ist, dann kommt da auch mal ein Mikrokontinent mit und wird dann angeklebt und die bezeichnet man dann als Terrane. Okay, ja. Und das spielt wohl bei der Gebirgsbildung von solchen Kordillerentyp auch eine Rolle. Mhm. Also, dass da so Vulkaninseln und Mikrokontinente und solche Sachen durch die Subduktion angeschwemmt werden. Wird alles so eingesammelt am Rand. Ja, ja. Okay. Ja. Okay. Jetzt hatten wir bei den, wie haben Sie es genannt, tektonischen Gebirgen, diese Kollisionsgebirge und die Kordilleren. Fehlt jetzt noch was? Also dann gibt es noch Gebirge, die an große Verwerfungszonen in Kontinenten gebunden sind. Zum Beispiel der Hohe Atlas in Marokko in Nordafrika. Ja. Der ist im Grunde an eine große Seitenverschiebung gebunden. Also da, wo zwei Platten so waagerecht aneinander vorbeigegangen sind. Mhm. Und wo die Plattenränder sich dann so ein bisschen in die Quere gekommen sind. Und das verhakt sich so ein bisschen. Ja, und der eine über den anderen drüber geschoben worden ist. Also Gebirge, die an große Seitenverschiebungen gebunden sind. Also könnte man den Hohen Atlas nennen. Und dann gibt es auch Gebirge, die an große Grabenbrüche gebunden sind. Ostafrikanische Gräben. Mhm. Die ostafrikanischen Gräben sind eine Zone, wo eigentlich die afrikanische Platte gezerrt wird. Der afrikanische Kontinent wird eigentlich gedehnt und ist zerbrochen. Da bilden sich jetzt im Grunde zwei Platten. Aber die Ränder von diesem Grabenbruch sind nicht abgesenkt, sondern die sind aufgewölbt, sodass wir dort im Grunde ein Hochland haben. Ja. Das ist auch ein ganz spezieller Typ von Gebirgen, die an große Grabenbrüche gebunden sind. Ist so ein Grabenbruch an so einer Plattengrenze? Das ist eine Plattengrenze, die gerade am Entstehen ist. Also die ist viel, viel jünger als der Effekt auf Island. Ja, also. Weil in Island, habe ich verstanden, gehen auch zwei Platten auseinander. Ja. In Island sind die Kontinente schon längst auseinandergebrochen. Mhm. Kontinente sind da Amerika und Europa, mhm. die sind auseinandergebrochen vor, in dieser Gegend, Island, vor, was weiß ich, 30, 40 Millionen Jahren. Mhm. Und seitdem haben wir dort ozeanische Kruste. Ja. Und in Ostafrika, da bricht jetzt gerade ein Kontinent mhm. auseinander. Mhm. Und es ist noch eine Platte, aber sie ist am Auseinanderreißen. Ja, ja. Und in der Zone, wo sie auseinanderreißt, entsteht ein Graben, diese ostafrikanischen Gräben. Und die Ränder von diesen ostafrikanischen Gräben sind aber nach oben aufgewölbt. Mhm. Das heißt, die gehen dann bis 4000 Meter Höhe, 5000 mhm. Meter Höhe. Mhm. Der Ruwenzori ist so ein Berg, der damit zusammenhängt und der ist 5000 Meter mhm. hoch. Mhm. Dann kommt auch wieder Vulkanismus dazu. Da haben wir dann auch den Kilimanjaro. Das ist jetzt ein Vulkan. Vulkan. Ja. Aber der Vulkan entsteht, oder die Tatsache, dass der da ist, das ist kein Hotspot, sondern kommt durch diesen Grabenbruch. Ja, es ist wohl auch, sagen wir mal so, es ist wohl auch ein heißer Erdmantel in okay. dieser Gegend. Okay. Also ja. ich denke mal, das hat schon auch mit der, da kommt dann eben dieser Grabenbruch zusammen mit der Tatsache, dass der Erdmantel dort heiß ist. Ja. Also ja. ist dann ähnlich wie Island. Da haben wir auch, also ich weiß nicht, ob man das jetzt als Hotspot zählt. Ich glaube dort, also es ist ja eine lineare Struktur. Mhm. Es ist was Langgestrecktes. Mhm. Und Hotspots sind per Definition Punkte. Ja, ja. Also das ist kein Hotspot, ja. aber es ist schon auch, der Erdmantel ist dort heiß. Ja, okay. okay. Wie es eben immer so ist in der Praxis, das lässt sich nicht alles immer ganz genau trennen. Es gibt eben so klare Sachen, Endglieder, Kollisionsgebirge, Himalaya, das ist jetzt völlig klar. Und dann gibt es auch so Sachen, die dann so an der Grenze liegen, mhm. wo man es dann mhm. nicht so genau weiß. Mhm. Was ist denn mit der Antarktis? Das ist ja eigentlich auch ein Gebirge, oder? Das sind ja nicht nur Gletscher, die da so weit in die Höhe ragen. Also die Antarktis ist in erster Linie mal ein Kontinent. Ja. Kontinentale Kruste. Wir haben dort außenrum haben wir Tiefsee mhm. und dann haben wir kontinentale Kruste. Und es gibt in der Antarktis dann in dieser kontinentalen Kruste auch Gebirgsgürtel. Und die teilweise dann auch so diese Gletscher teilen und da aus den Gletschern aus dem Eis aufragen. Aber in erster Linie ist das ein Kontinent, kann man sich vorstellen, wie Europa. Ja. Dann haben wir Flachland und dann haben wir auch Gebirge. Und dann liegt da einfach dieser riesen Eiskuchen drauf. Ja, aber Vulkane doch, gibt's da nicht. Gibt's auch. Ah, ja. Mount Erebus ist bekannt. Das ist ein aktiver Vulkan, der da beim Ross-Eisschelf ist, wo die frühen Expeditionen gestartet sind. Das ist ein aktiver Vulkan, 3000 Meter oder so. Ah ja, okay. Gibt's auch. Aha. Okay. Interessanterweise. Ja. Und eben dadurch, dass dieses Eis da drauf liegt, wird das dann auch wieder, wird der ganze Kontinent so ein bisschen in die Tiefe gedrückt. Ja. Hm. Das hat dann auch wieder einen isostatischen Effekt, diese Eismasse, sodass dann die Oberfläche die Gesteinsoberfläche teilweise unter dem Meeresspiegel ist. Mhm. Aber das ist dann wieder durch die Eisauflast verursacht. Ja. Auch in Grönland. Grönland ist auch kontinentale Kruste, liegt aber teilweise unter dem Meeresspiegel, weil das Eis das Ganze nach unten drückt. Ja. Ist es jetzt auch so, dass, weil Sie gerade sagen, dass es jetzt kontinentale Kruste, die unter dem Meeresspiegel liegt, gibt es auch, wie heißt das, was unter dem Meer ist, Meereskruste, die über dem Meeresspiegel liegt? Ozeanische Kruste, ozeanische Kruste über dem Meeresspiegel. Ja, zum einen Island, weil da der mittelozeanische Rücken durch diesen Hotspot hochgedrückt wird. Genau, und dann gibt es auch ehemalige Ozeanböden, die auf Kontinentalränder drüber geschoben worden sind. Und das gibt es in Kollisionsgebirgen, also in den Alpen gibt es auch Berge, an denen man diese Ozeanbodengesteine studieren kann. Typisch für diese mittelozeanischen Rücken ist die Kissenlava. Da kommt Basalt aus diesen Spalten und erstarrt dann zu solchen Kissen, solchen Würsten und Kissen, weil er durch Meerwasser abgeschreckt wird. Dann bildet er so halben Meter große regelmäßige Wülste und Kissen. Und das sieht man in den Alpen auf einigen Bergen. Das sind ehemalige Ozeanböden, die eben da zwischen diese zwei Kontinentränder eingequetscht worden sind. Und dann gibt es auch Gebiete, wo größere Teile von Ozeanboden auf so einen Kontinentalrand überschoben worden sind. Und das bekannteste ist der Oman. Im Oman gibt es ein Gebirge, das besteht aus ozeanischer Kruste. Die auf den Kontinentalrand draufgeschoben worden ist. Das ist ein seltener Fall. Ja. Aber es ist nicht so, dass der ozeanische Grund immer darunter gerät, sondern es kann auch mal aufgeschoben werden. In der Regel drunter, kann aber auch mal aufgeschoben werden. Okay, jetzt haben wir diese verschiedenen Gesteinstypen kennengelernt, die verschiedenen Gebirgstypen und ihre Bildung. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie erforscht man denn sowas? Mit welchen Methoden und Messgeräten gehen Sie daran? Ja, da hat sich gerade in den letzten Jahren hat sich da sehr viel methodisch an neuen methodischen Möglichkeiten ergeben. Früher hat man jetzt zum Beispiel die Plattentektonik, die Bewegung der Erdplatten, das hat man früher nur aus dem Jetzt-Zustand rekonstruiert. Man hat sich gedacht, okay, da ist so ein Ozean, die Ränder passen zusammen, also ist das mal durch Auseinanderreißen von einem Kontinent entstanden und die Gesteine, die wir dort abgelagert haben, die haben dieses und jenes Alter, also ist der, sagen wir mal, sind Afrika und Südamerika vor 200 Millionen Jahren auseinandergerissen und heute sind da 6000 Kilometer dazwischen, dann hat sich das also anscheinend mit der und der Geschwindigkeit auseinander bewegt. Und das hat man früher alles indirekt aus den geologischen Gegebenheiten rückgeschlossen. Und wie hat man da gewusst? Heute kann man es messen. Wie hat man gewusst, wann sich Südamerika und Afrika getrennt haben? Sie sagten das Alter der Gesteine. Das Alter der ältesten Ozeankruste bestimmen. Okay, weil in dem Moment, wo es auseinanderbricht, fängt da an, sich Ozeankruste zu bilden. Kommt dann Basalt oder was hoch. Und ich muss das Alter von dem Basalt bestimmen. Das kann ich entweder mit den Fossilien in der Schicht, die drauf liegt, Leitfossilien, kann ich dann sagen, okay, das ist Jura, die und die Fossilien drin. Oder ich mache es über den radioaktiven Zerfall von Uran zu Blei oder Kalium zu Argon und so, kann ich auf diese Weise das Alter bestimmen. Ja. Und heute kann man eben die Plattenbewegungen messen mit satellitengestützter Geodäsie, also mit GPS. Da werden dann es gibt dann Netze von GPS-Empfängern, die dann hochgenau aufzeichnen und da kann man dann Bewegungen von einigen Millimetern pro Jahr kann man dann messen. Ist das so die Geschwindigkeit, mit der sich Erdplatten bewegen? Einige Millimeter im Jahr? Maximal, also die maximalen Geschwindigkeiten sind über 20 Zentimeter pro Jahr, aber meistens sind es wenige, an Plattengrenzen wenige Zentimeter pro Jahr. Und dann kann man das eben auch um so ein Gebirge herum, Kollisionsgebirge, da kann man gucken, ja, wie ist das denn jetzt bei den Alpen? Bewegt sich da Italien näher an Deutschland oder Südeuropa an Mitteleuropa heran in den Alpen? Das kann man heute messen. Ja. Und man kann auch mit diesen GPS-Netzen kann man auch Vertikalbewegungen sehr genau messen. Okay. Wo man früher äußerst aufwendige Triangulierungs- und Nivellierungskampagnen durch Anpeilen machen musste. Das kann man heute durch die satellitengestützte Geodäsie sehr genau und relativ bequem messen. Also diese Höhenmessungen hat man ja früher auch schon über so Trigonometrie im Prinzip gemacht, irgendwie aus der Ferne dann gepeilt. Ja. Genau. Wie ist es eigentlich mit den Alpen? Heben oder senken die sich zurzeit? Die Alpen, das ist so, die sind im etwa im Steady State, sagt man, im stationären Zustand. Ja, ja. Also die Hebungsraten und die Erosionsraten sind ungefähr gleich groß. Es hebt sich also 2 Millimeter pro Jahr und gleich viel wird erodiert. Das heißt, die werden jetzt nicht größer oder kleiner, nicht höher oder niedriger, sondern sind ungefähr in einem stationären Zustand. Und heißt das, da findet jetzt gerade die Umkehr statt? Ja. Okay, das heißt, langfristig schrumpfen die? Langfristig werden die wohl abgebaut werden. Und zwar, weil wir nicht mehr viel Konvergenz, also nicht mehr viel Annäherung, wir haben kaum noch Annäherung zwischen Europa und dieser Adria-Platte. Wir haben kaum Annäherung. Im Himalaya-System, da haben wir noch 2 Zentimeter Annäherung pro Jahr zwischen Indien und Asien. Also da haben wir noch aktive Verkürzung. Während die Alpen, da ist es so einigermaßen zum Stillstand gekommen und dann werden Gebirge abgebaut. Ja. Ja. Aber dieser Prozess kann langsam gehen und es gibt also Gebirge, die erstaunlich lange stehen bleiben, zum Beispiel der Ural. Ja. Das ist die Gebirgs, diese Plattenkollision, Kontinentkollision ist lange vorbei im Erdaltertum und ist heute noch ein Gebirge. Nicht so ein Gebirge wie die Alpen, aber trotzdem. Also es kann sich sehr lang hinziehen. Mhm. Also diese Vermessung macht man über Satellit und sowas? Diese Vermessungsmethoden sind eine sehr wichtige, neuere Entwicklung. Und dann haben wir sehr fortgeschrittene Technologie bei den Altersbestimmungen. Also da bei diesen radiometrischen Altersbestimmungen, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Und zwar einfach weitgehend durch die apparative Verbesserung, dass die Massenspektrometer immer genauer werden. Ja. Und dann kann man Zerfallssysteme messen, die extrem geringe, wo die Elemente und die Isotope in extrem geringen Konzentrationen vorliegen. Also Sie messen dann, welche Isotope da drin sind und schließen darauf dann aufs Alter zurück. Wir messen hier zum Beispiel im Schloss in unserer Gruppe, in unserem Bereich messen wir den Zerfall von einem Lutetium-Isotop zu Hafnium. Das sind also Elemente, die schon in ganz geringer Konzentration vorliegen, Spurenelemente, die dann noch eine Halbwertszeit von einigen Milliarden Jahre haben. Also da kommt es auf, da messen sie diese Isotope in homöopathischer Verdünnung. Mhm. Und das ist nur durch den apparativen Fortschritt möglich. Mhm. Und da kommen aber sehr wichtige neue Altersdaten, die wir bis jetzt nicht hatten. Also wir haben bis jetzt da altersmäßig von der Zeit her, wann was entstanden ist oder wann was umgewandelt wurde, teilweise doch im Dunkeln getappt und das kriegen wir jetzt viel besser in den Griff. Ja. Okay, das heißt, wir können jetzt die Plattenbewegung und die Höhenverschiebung messen. Wir können, das hatten wir ja ganz am Anfang, so wie man die Minerale überhaupt bestimmt, sei es optisch oder ein bisschen wissenschaftlicher mit oder genauer mit Mikroskopen und so weiter. Dann haben wir diese Altersbestimmung. Eine Frage, die ich jetzt noch hätte, wäre, wie findet man raus, was irgendwo ganz tief im Berg oder im Erdinneren drin ist? Wenn man nicht reinbohren kann? Also die Informationen über das Erdinnere kommt einmal aus geophysikalischen Messungen. Mhm. Und zwar entweder aktiv oder passiv. Also aktive Geophysik wäre, wenn ich irgendwo eine Sprengung mache, ja, und dann schaue, wie die Wellen, die Erschütterungswellen 200 Kilometer weiter ankommen. Ja. Also das ist Seismik. Ja. Oder passiv ist einfach, dass ich die Schwere messe oder die Magnetfeld, elektrische Ströme und so. Ja. Also das sind diese ganzen geophysikalischen Methoden. Mhm. Und da hat es auch jetzt einige Kampagnen gegeben. Und jetzt gibt es gerade eine neue Initiative für ein Experiment von seismischer Tomographie. Das ist eine passive Methode. Man stellt ein Netz von Aufnahmegeräten auf, das Schwingungen des Untergrundes misst. Und dann schaut man sich an, wie Erdbebenwellen von Erdbeben, die finden ja dauernd irgendwo irgendwelche Erdbeben statt, wie die abgelenkt werden und verzögert werden beim Lauf durch den Untergrund der Alpen. Und dann kann man das mit Computerprogrammen dann 3D tomografisch auswerten, wie ein Röntgen, wie ein Computertomograph im Krankenhaus. Und dann kann man eben kriegt man ein Bild der Verteilung der seismischen Geschwindigkeit, mhm, also der Wellengeschwindigkeit, mhm, im Untergrund der Alpen und damit gleichzeitig auch ein Bild der Verteilung der Materialeigenschaften, mhm, im Untergrund der Alpen. Mhm. Da kann man dann sehen, wo die abtauchenden Platten sind. Und also da kann man wirklich den Gesteinstyp dann bestimmen? Bis zum gewissen Grade. Man kann die Gesteinseigenschaften bestimmen und von den Eigenschaften auf den Gesteinstyp, mhm, schließen. Mhm. Mhm. Also Das sind diese seismische Tomographie, das sind Sachen, die sich auch in den letzten Jahren entwickelt haben und die viel gebracht haben. Und dann, was aber auch nicht zu vernachlässigen ist, man denkt so, die Geologen sind in den Alpen ja schon seit 100 Jahren unterwegs und dass da eigentlich schon jeder Stein rumgedreht worden ist. Aber zum Beispiel hat man erst in den 80er Jahren in den Alpen zum ersten Mal Diamanten gefunden, mhm, die durch tektonische Prozesse, durch Subduktion und Wiederaufstieg entstanden sind. Das heißt, dass Gesteine bis in 100 Kilometer Tiefe versenkt wurden und wieder hochgekommen sind. Und wir suchen jetzt auch in einigen Ecken in den Alpen, wo wir uns vorstellen können, dass dort auch sehr hohe Drücke geherrscht haben, suchen wir nach Diamanten. Mhm. Und wir haben jetzt, mhm, gerade an einer Stelle zum ersten Mal Diamant gefunden. Mhm. Also allein das Anschauen der Gesteine ist noch nicht an seine Grenzen gestoßen. Ja, ja. Dünnschliffe machen und unter dem Mikroskop studieren. Also das da auch bei diesen klassischen geologischen Methoden gibt es noch Potenzial. Und das selbst im dicht besiedelten Mitteleuropa, ja, wie ist das sonst irgendwo? Genau. Mhm. Und eben was bei den Alpen, so die Alpen sind sehr gut erforscht, aber dadurch wissen wir in den Alpen auch sehr gut Bescheid und können dann dort eben mehr prozessorientiert die Sache studieren. Ja. Es geht jetzt hier nicht so um die Pionierarbeit, sondern es geht um die, so was man so sagt, das natürliche Laboratorium. Mhm. Also wir können hier Prozesse studieren, weil wir sehr viel Bescheid, sehr gut Bescheid wissen über die Rahmenbedingungen. Mhm. Ja, okay. Und die, also interessantesten Zusammenhänge zurzeit, würde ich sagen, ist so die Zusammenhänge zwischen Klima, Abtragung, Gebirgsbildung, so diese Koppelung, Tektonik, Klima, mhm, Erosion, Hebung, das, mhm, sind schon die interessantesten Fragestellungen. Mhm. Okay. Einerseits beeinflusst die Tektonik das Klima. Wenn man zum Beispiel ein Gebirge bildet, dann ändert das die ganzen Strömungsmuster in der Atmosphäre und andererseits hat aber auch das Klima große Einwirkungen auf ein Gebirge, dadurch, dass wenn wir jetzt Vereisung haben, dann führt das zu einer sehr effizienten Erosion und dadurch wird dann viel abgetragen und auch wieder gehoben. Ja. Also das hängt alles zusammen. Und ja, diese Zusammenhänge, das ist eigentlich das, wo man zurzeit das größte Forschungsinteresse sieht, okay, im Bereich Gebirgsbildung. Mhm. Okay. Gut, das war ja jetzt ein voller Rundumschlag. Haben wir denn jetzt irgendwas ganz Wichtiges noch vergessen, was Sie noch hinzufügen möchten? Ah, nee, eigentlich denke mal, das war so das Wichtigste. Alles klar, dann. Aus meiner Sicht zumindest. Also ich fand es sehr interessant. Ich sage vielen Dank. Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Wunderbar, Dankeschön. So, das war ein ziemlicher Rundumschlag zum Thema Gebirge, wobei ich eigentlich bei jedem einzelnen Thema noch ewig hätte weiterfragen können. Ganz herzlichen Dank nochmal an Nikolaus Freuzheim, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Und wie immer an euch Hörer die Aufforderung, wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt einen Kommentar auf unserer Webseite. Und genauso, wenn ihr Anregungen zu weiteren Themen im Bereich Geologie habt, bin ich für Vorschläge oder für Hinweise auf Interviewpartner sehr dankbar. Ich glaube, in dem Bereich kann man wirklich noch einiges machen. Was mich zum Beispiel auch sehr interessieren würde, ist das Thema Wüsten. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja da irgendwie mal was zustande. Dann vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.